Zusammen. Es ist Herbst im Jahre 1916 und von der Westfront gibt es wirklich nichts Neues. Seit einigen Jahren gehen hier erbitterte Kämpfe vonstatten, bei denen weder die deutschen noch die alliierten Truppen einen bedeutenden Geländewind für sich verbuchen können. Und das trotz andauerndem Artilleriebeschuss, Scharfschützen, Flammenwerfern und tödlichem Gas. Die Männer sind zermürbt und hocken im Angesicht des Todes in ihren kilometerlangen Gräben. Seit Wochen hat es immer wieder geregnet und die Stellungen gleichen einem Morast. Immerhin macht das Wetter auch vor den Stellungen der Deutschen auf der anderen Seite des Niemandslands nicht Halt. Übermüdet, hungrig und des Krieges leid, in steter Furcht und begleitet von Bildern des Grauens verharren sie dort, warten auf den nächsten Angriffsbefehl und noch viel mehr auf die Ablösung. Mein Name ist Michael und wir spielen diesmal im Krieg. Nach Einbruch der Dunkelheit kämpft sich die Ablösung an die Front. Dies sind Lars als François Lefebvre, einem 34-jährigen Metzger aus der Auvergne. Bonsoir. Jens als Percival Dubois, einem 29-jährigen Amateurboxer aus Toulouse. Hallo. Matthias als Percivals 2 Jahre jüngerer Bruder Maurice Dubois. Salut. Und neu dabei noch ein Matthias als Baptiste Pandevoir de Vuitton. Bonjour, mon ami. Okay, wie gesagt, es ist Nacht, weil in der Nacht sehen euch die Deutschen nicht. Außerdem ist das Artilleriefeuer in der Nacht auch eingestellt. Also die sicherste Möglichkeit, um durch das unwegsame, schlammige Gelände zur Front zu kommen. Euer, in Anführungszeichen, Erholungsurlaub ein paar Kilometer hinter der Frontlinie ist zu Ende und ihr tretet euren Marsch an, um wieder an der vordersten Linie das Heimatland zu verteidigen. Na toll, jetzt dürfen wir schon wieder ausrücken. Irgendwie ist der Urlaub immer kürzer wie der Einsatz. Ich wollte es gerade sagen, gefühlt waren wir vielleicht 2 Stunden weg. Wenn das mal reicht. Haltet bloß die Köpfe unten. Die Köpfe unten heißt die Nase im Dreck zwischen den Ratten. Immer noch besser als eine Kugel im Kopf. Scheint der einzige Halbweg zu sein. Müssen wir eigentlich lang? Hier sieht man ja gar nichts. Ist ja dunkler als ein Bärenarsch. Immer dem Matsch entlang. Immer dem Geruch nach. Hier stinkt's überall und es ist überall Matsch. Ja, pass auf, dass du nicht bei den Deutschen in die Graben fällst. Alles zum Ruhme der Grand Nation. Wenn ihr mich fragt, aber schon etwas zu lange. Macht mal eine Probe auf Orientierung. Fehlschlag, Fehlschlag. Schwieriger Erfolg bei Percival. Okay. Die Sterne sind nicht zu sehen, so wolkenverhangen ist der Himmel. Trotzdem hast du den Eindruck, dass die anderen da gerade in die falsche Richtung abbiegen. Also, wartet mal vorne. Seid ihr sicher, dass das der richtige Weg ist? Mir kommt's vor, als wären wir das letzte Mal woanders lang gegangen. Ich war der Meinung, immer links rum. Ne, schau mal, da hinten wird der Himmel wieder vom Artilleriefeuer zerrissen. Da müssen wir doch hin, oder nicht? Ja, gerade nicht. Naja, die Wahl haben wir nicht. Lass uns mal lieber in diese Richtung gehen. Immer den Ohren nach, oder wie? So kommen wir auf jeden Fall an die Front. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, nun kommt schon. Ich glaube, hier geht's lang. Geh du voran. Würde ich dann natürlich einmal vorstapfen, in die Richtung, in die ich denke, dass es die richtige ist. Auf einmal hört ihr einen lauten Befehl. Halt, wer da? Französisch oder Deutsch? Französisch. 4 arme Irre, die wieder an die Front kommen. Und wer ist da? Ja, die Front. Wer sonst? Dann sind wir wohl richtig. Mann. Von leise herkommen habt ihr auch noch nichts gehört, was? Es tut mir leid, durch die Granaten höre ich nicht mehr, wie laut ich auftret. Los, ihr seid schon überfällig. Man wartet auf euch schon. Ja, ist ja gut. Das würde ich gerne mal hören, wenn wir Urlaub machen, dass man auf uns wartet. Nicht, wenn wir zurückkommen. Aha. Zu Hause wird schon auf uns gewartet. Ja, meine arme Amelie muss die Metzgerei ganz alleine führen. Das wird sie schon hinbekommen. Es kann ja nicht mehr allzu lange dauern hier. Hoffentlich. Von einem schnellen Sieg reden die schon seit 2 Jahren. Danke, dass du uns daran erinnerst. Ein lautes Zischen ertönt und ein kleines Leuchtgeschoss fliegt gen Himmel, explodiert doch oben und gleitet an einem kleinen Segel, einen kleinen Fallschirm wieder runter und beleuchtet die ganze Szenerie. Deckung! Köpfe runter! Aus welcher Richtung kam das Geschoss? Von unserer Seite oder von gegenüber? Von gegenüber. Oh, okay. Ich schmeiß mich in den Dreck. Und da liege ich auch schon. Ja, sicher. Detoniert was, oder? Nein, aber es ist das Rattern eines Maschinengewehrs zu hören, auch von jenseits. Jungs, haltet bloß die Köpfe unten. Na los, den Rest des Weges werden wir kriechen. Ja, marsch, los. Zu viele von uns auf einem Fleck ist auch keine gute Lösung. Außerdem werdet ihr da vorne gebraucht. Jetzt seht zu, dass ihr wegkommt. Ja, wir sind ja schon unterwegs. Ja, würde durch den Matsch weiter in die Richtung kriechen, die er uns da vorgibt. Ich frag mich, warum wir blaue Uniformen bekommen haben, wenn wir sowieso die ganze Zeit im Dreck liegen. Das ist allerdings eine gute Frage. Sei froh, dass die blau sind. Angefangen haben wir in den roten Hosen. Geleuchtet wie Weihnachtskugeln haben wir. Erinnere mich bloß nicht daran. Da ist blau wirklich schon eine Bereicherung. Und nun los. Ja, penibel darauf achten, das Gewehr nicht in den Dreck zu halten, würde ich mich dann weiter nach vorne stapfen in die Dunkelheit. Und wir alle hinterher. Und steht dann auf einmal vor einem Unterstand mit einigen Stoffbahnen verhangen, der Kommandoposten des hiesigen Bataillonsleiters. Okay, dann würde ich natürlich warten, bis die anderen da sind, bevor ich da die Treue hin. Ich stelle mich hinten hin. Ja, macht er Meldung und dann bleibt er da stehen. Würde ich die, wer ist denn der Ranghöchste von uns? Ich würde Baptisten nach vorne schicken. Du kennst dich doch am besten aus. Du warst doch freiwillig hier. Ja, für Frankreich. Ich schiebe den Vorhang beiseite und betrete den Unterstand. Salutiere zackig und mach Meldung. Devitor meldet 4 Mann zur Ablösung. Na endlich. Wir warten ja schon eine ganze Weile auf euch. Wer ist der Neue? Ich zeig nach draußen. Die anderen 3 warten noch im Matsch. Mann, was haben Sie denn hier für eine Disziplin? Wird Maurice so von Valetten antippen und so nach vorne schubsen, dass er auch mit in den Unterstand reingeht? Ja, ich etwas unsicher trete ich dann da auch ein und versuche mehr oder weniger Haltung anzunehmen. Wird mich dann daneben stellen und dann sagen, Herr Kommandant, das ist mein Bruder, Maurice Dubois. Mhm. Taugt er was? Davon können Sie ausgehen. Ja, was ich hier so gelesen habe, aber soll mir recht sein. Wir können jeden Mann hier vorne brauchen. So, schnappen Sie sich Ihre Spaten. Wir müssen ein paar Sachen ausbessern. Heute hat uns die Artillerie ganz ordentlich zugesetzt. Hier, im Abschnitt C38. Da müssen die Gänge wieder ausgehoben werden. Lösen Sie die Männer ab, die da sind. Zu Befehl. Zu Befehl. Jetzt weggetreten. Und Dubois. Es drehen sich beide um. Ach, der Neue. Halten Sie den Kopf unten. Zu Befehl. Ich kann nicht noch einen gebrauchen, der direkt am ersten Tag hier das Zeitliche segnet. Ich werde mein Bestes tun. Damit kriecht er den komplett im Schlamm untergehenden Schützengraben weiter. Es geht um zahlreiche Ecken und Windungen. Selten sind es mehr als 20 Meter, die es irgendwie geradeaus geht. Dann kommt schon wieder eine Abzweigung, ein wahrer Irrgarten. Bis auf Maurice, machen wir bitte alle eine Probe auf Orientierung. Das ist ja das reinste Labyrinth hier. Wie findet ihr euch hier nur zurecht? Ist egal, immer graben, kleiner Maulwurf. Von da, wo der Lärm kommt, ist die böse Seite. Das ist alles, was du wissen musst. Ja. Es hat sich schon wieder einiges verändert in den paar Stunden, wo wir weg waren. Das ist ganz einfach. Ein Obermufti pfeift, wir rennen aus dem Graben, werden beschossen, rennen wieder zurück und graben. Tag aus, Tag ein. Und noch ein Tipp, wenn du zu weit zurückläufst, wirst du noch als Deserteur erschossen. Halt dich schön in der Mitte. Das sind ja... Hey Mann, wo wollt ihr denn hin? Abschnitt C38. Das sind die neuen Maulwürfe. Ja, so seht ihr auch aus. Ihr seid ja völlig verkehrt. Da drüben. Vielleicht sollten sie Wegweiser aufstellen. C38 ist näher an der Front dran. Herzlichen Glückwunsch. Na, was für ein Glück. Ja. Ihr müsst also umkehren und wieder ein gutes Stück zurücklaufen, um die Abzweigung zu erreichen. Sind da noch andere Soldaten gerade irgendwie Weg oder? Ja, überall hocken irgendwelche französischen Soldaten, die sich halt unter ihre Mäntel verbergen, den Adrian-Helm auf dem Kopf, um sich so ein bisschen vor dem Regen, der die ganze Zeit auf euch runterprasselt, zu schützen. Hin und wieder lugt einer ja hinter Sandsäcken oder Verschlägen hervor und prüft die Frontlinie, ob da irgendwas zu sehen ist. Von daher, ja, ihr trefft immer wieder auf Soldaten, die aber alle sehr mürrisch sind. Okay. Ich sag euch, Jungs, bei so einem Wetter sollte man vorm Kamin sitzen und einen guten Roten trinken und nicht durch den Dreck kriechen. Ich stimme dir voll und ganz zu. Apropos guter Roter, hast du noch einen dabei? Nein. Den letzten haben die Deutschen mir quasi aus der Hand geschossen. Ach, welch ein Ärger. So, hier müsste es doch sein, C38. Wäre einfacher, wenn sie Schilder aufstellen. Oder es nicht ständig verändern. Ja, tatsächlich, die Abzweigung, die du jetzt erreicht hast, sieht sehr nach C38 aus, oder zumindest nach dem, was es mal war. Denn es sind keine 3 Meter weit, dann seht ihr auch schon das Malheur. Der Graben ist komplett verschüttet. Hier hat es also einen Volltreffer gegeben, der das gesamte Konstrukt da einmal zerlegt hat. Hoffentlich hat es bloß den Graben erwischt und nicht Kameraden. Oh, ich will nicht schon wieder irgendein Bein ausgraben. Na los, von alleine wird's nicht besser. Hilft ja nichts. Also Maurice, wenn du auf was Weiches stößt, sei vorsichtig, das könnte ein Kamerad sein. Na, ihr macht mir ja Hoffnung. Hoffnung ist hier dieser Tage fehl am Platz. Nur fang an zu graben. Mann, ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Wer sollte das? Ja, also unser Küken hier, nicht deut auf Baptiste. Der hat sich ja freiwillig gemeldet. Findest du immer noch, das war eine gute Idee? Es ist immer eine gute Idee, fürs Vaterland zu kämpfen. Ja, vielleicht sollte mal unsere Führung fürs Vaterland kämpfen, anstatt in Paris Champagner zu trinken. Da gebe ich dir allerdings recht. Das gebe ich immer nur auf die Kleinen. Aber wenn wir nicht wären, wäre der Deutsche schon längst in Paris. Wie du merkst, Maurice, François ist hier für die Motivation zuständig. Offensichtlich. Zünd mir erst mal eine Zigarette an. Die gute Couloir. Bist du wahnsinnig? Mach die Kippe aus, verdammt nochmal. Ich hab hier die Nase im Dreck. Die können ja nicht ums Eck gucken, die Deutschen. Ach, was denkst du? Weißt du, wie viele von uns hier durch Scharfschützen die letzten Tage erlegt worden sind? Mach die verdammte Kippe aus. Mach die verdammte Kippe aus und ich drück die Kippe in den Dreck. Als ob die jetzt in den Graben hineinschießen könnten mit ihren Scharfschützengewehren. Ja, ich würde mit Knien hier bis zum Hals in der Scheiße und schaufeln, dann sollen die ums Eck schießen. Noch keine Götter, die Deutschen. Na gut, lass uns das fertig machen und dann haben wir vielleicht noch ein wenig Zeit, um nochmal kurz durchzuschnaufen. Ja, weil die Luft hier so gut ist. Wenigstens ist es Luft. Und jetzt grabt. Oui, oui, mon General. Ich salutiere einmal und fange an zu graben. Ich tippe mir auch einfach nur an den Helm. Ihr schaufelt eifrig 2 Stunden, als dann auch ein Leutnant kommt, euch anspricht. Ich brauche 2 Freiwillige. Okay, sie und sie, deutet damit auf Baptiste und Percival. Na, welch ein Glück. Ja, pass auf dich auf. Gehen Sie ins Depot und holen Sie neuen Draht. Müssen den Stacheldraht da drüben erneuern. Zu Befehl. Ich guck mal hoch, um abzuschätzen, wie viel Stacheldraht wir denn brauchen. Naja, die gibt's nicht als Meterware, die gibt's immer nur auf der Rolle. Ja. Ich versuche mich daran zu erinnern, wo das Depot ist. Und die anderen dürfen gerne weitergraben hier. Oui, oui. Oui, oui. Sag mal, François, geht das hier die ganze Zeit so? Ja. Und wenn wir hier fertig sind, was passiert dann? Dann kommt wieder irgendeiner von den Dekorierten vorbei, scheißt dich an, dann musst du wieder irgendwas tun. Und manchmal musst du den Kopf einziehen, weil die Deutschen mal ein paar Granaten rüberschicken. Hin und wieder pfeift einer, wir müssen aus dem Graben raus, die anderen stürmen und so geht das Tag ein, Tag aus. Und warum geht's hier nicht voran? Weil wir uns eingegraben haben, auf der anderen Seite haben die Deutschen sich eingegraben. Tja, so sieht der Krieg aus, mein junger Freund. Alles eine ganz große Scheiße. Baptiste und Percival schleppen sich zum Depot. Ihr findet das auch einigermaßen nach ein paar Mal Rückfragen und kommt mit einer Rolle Stacheldraht. Ja, schleicht ihr euch dann wieder durch die Gänge zurück, bis ihr wieder bei C38 angekommen seid. Irgendeiner muss da jetzt hoch und den Draht ausbringen. Ich werde es versuchen. Ja, aber da soll es doch Scharfschützen geben. Ja, glaubst du, der Draht spannt sich von alleine da oben? Kann man das nicht irgendwie von hier unten machen? Leider nein. Aber solange sie ihre Leuchtgranaten nicht schießen, ist die Chance relativ gering, bei dem Wetter was zu sehen. Ja, würde dann hochkriechen? Ich versuche, dir Deckung zu geben. Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde mein Gewehr nehmen und wenigstens seelischen Beistand zu leisten. Dem schließe ich mich an. Ach, recht vielen Dank. Einer allein kann das sowieso nicht machen. Warte, ich helfe dir. Gerade du. Jetzt red nicht. Komm. Dann werde ich ein bisschen hochkraxeln und erstmal meinen Helm abnehmen und den einmal über den Grabenrand halten und gucken, was passiert. Lass bloß den Helm auf. Ja, lass mich doch wissen, schauen, ob hier ein Scharfschütze unterwegs ist. Ja, mach doch das Kasperle und dann erheb ihn raus und wink noch. Am besten setzt noch eine Kerze auf den Helm. Was sagt der mit der Zigarette? Und jetzt ruhig. Wenn kein Schuss kommt, würde ich den Helm wieder aufsetzen und dann weiter hoch. Es kommt kein Schuss. Ja, ich kletter ihm dann hinterher. Möglichst flach am Boden. Ja, es ist stockduster draußen. Eigentlich könnt ihr gar nichts sehen. Ihr habt nur ganz grob die Orientierung, wo denn die Gegenseite ist. Müsst euch also 10, 15 Meter, 20 Meter weit über den Acker da robben. Sinkt da überall gut und gerne 10 Zentimeter in den Schlamm ein. Es geht leicht bergauf. Dementsprechend rinnt euch das Wasser nur so entgegen. Ja, bis er die Stelle erreicht, wo schon Stacheldraht liegt. Okay, hier geht's los. Ich versuche das dabei irgendwie ein bisschen heranzutüdeln. Wird dann den Anfang unserer Rolle nehmen und es versuchen, mit dem derzeitigen Ende zu verbinden. Und jetzt, was muss ich machen? Den Kopf unten halten und festhalten. Hey, Pörs, pass auf dich auf. Mhm. gelegt, mir das da zu verbinden und das dann ein bisschen rauszuziehen. Wie viele Meter sind denn das, die denn da jetzt rein müssen? Das dürften sicherlich 20 Meter sein, die auf der Rolle drauf sind. Ein paar von den Stangen, wo die dran gewickelt werden müssen, habt ihr auch mitgebracht. Und ihr findet dann auch recht bald dieser Einschlagskrater, wo die Artillerie das bisherige Stacheldrahtgeflecht zerfetzt hat und wo halt dann wirklich ausgebessert werden muss. Baptiste, siehst du irgendwas? Da sieht man ja die Hand vor Augen nicht. Ich sehe nicht mal die beiden Dubois. Was macht ihr denn da vorne? Picknick oder was? Ich höre da jetzt gar nicht drauf. Keine Reaktion. Maurice, halt mal hier fest. Das ist so lose, ja. Aber ich krieg diese komische Haltungsstange nicht wirklich in den Boden. Ja, das versuchen so gut es geht, da rein zu hämmern in den Matsch. Du wirst sehen, wenn morgen früh die Sonne aufgeht, haben die da Blumen reingeflochten, solange wir die brauchen. Könnt ihr euch mal beeilen? Dann weiter daran arbeiten, das Zeug zu finden und irgendwie diesen Krater auszuarbeiten. Dann gib mir mal eine Geschicklichkeitsprobe, wenn du da auf die Stange hämmerst. Kann ich ihn dabei irgendwie unterstützen? Brauchst du nicht. Buchen. Regulär, 28 von 55. Genau. Das heißt, du hast dran gedacht, da einen Stofflappen drüber zu legen und den Holzhammer damit zu nehmen, damit es dann nicht zu laut ist. Natürlich. Und so, natürlich. Ne? Und so verlegt er also dann eifrig ein Stacheldraht, sich Ewigkeiten gefühlt, sicherlich 2 Stunden, bis er die paar Meter Draht da irgendwie verlegt hat. Aber es muss ja leise sein, damit auch wirklich kein Ton zu hören ist und dir damit ja verräterische Geräusche gibt für das Maschinengewehr auf der gegenüberliegenden Seite. Währenddessen schaufeln hoffentlich François und Baptiste eifrig weiter. Ich gebe meinem Kameraden Feuerschutz. Naja, wir stehen da mit dem Gewehr im Anschlag am Graben. Okay. So, Maurice, das war die letzte. Na, endlich. Du voran zurück, ich hinter dir. Ja. Halt den Kopf unten. Damit fange ich dann an zurückzurobben. Halt, wer da? Was denkst du denn, die Wohlfahrt? Dubois. Sag das Passwort. Quatschkopf. Was habt ihr da gemacht? Blumen reingeflochten für die Deutschen? Den Krieg gewonnen, was denkst du denn? Ah, ihr wart in Berlin, deswegen hat es so lange gedauert. Naja, scheinbar waren wir nicht allzu lange weg. Der Dreckberg ist ja immer noch hier. Ja, wir haben versucht, ja, eure Ärsche zu decken. Ein weiteres Leuchtgeschoss erhellt die Nacht auf einmal. Runter! Runter, runter! Deckung! Kurz nachdem also da oben die Leuchtrakete explodiert, donnert auch schon wieder das Maschinengewehrfeuer quer rüber. Ihr hört es über euch pfeifen, Dreckbrocken rieseln den Graben hinab auf euch runter. Und ihr hockt unten im Schlamm, Helme tief runtergezogen. Wir haben Glück gehabt. Stell dir vor, wir wären jetzt noch oben gewesen. Das hätte uns erwischt. Aber warum schießt keiner zurück? Weil wir schaufeln müssen. Willst du den Kopf jetzt rüberhalten? Ich glaube nicht. Jetzt geh schaufeln, sonst gibt's ja einen Anschiss. Ich würde jedem einen Schluck aus meiner Weinfeldflasche anbieten und dann mir einen Spaten schnappen. Nehme ich dankend an. Ebenso. Ja, ist aber hier Versorgungsration, oder der Wein? Oder hast du den selber mitgebracht? Ja, ich habe im Versorgungsdepot 1,5 Jahre oft gedient. Ich kenne da so 1-2 Kollegen. Der ist auch nicht ganz so verdünnt wie die Plüre, die sie mittags ausschenken hier. Doch gut, dass wir dich dabei haben. Ich würde dann mal weiter buddeln. Bin immer noch pflichtbewusster Franzose. Mach mal eine Probe auf Glück. Sie am besten kann. Haha. Ja, offensichtlich. Schwieriger Erfolg. 17 von 50. Schaufeln die anderen auch? Ja. Oder? Selbstverständlich. Ja, so halb motiviert. Ich schaufe so, dass es mir warm bleibt. Dem schließe ich mich an. Na, das ist bei diesem herbstlichen Regenwetter sowieso nur schwer möglich. Aber dann gebt mir bitte auch mal alle eine Probe auf Glück. First of all, schon mal ein Fehlschlag. François auch. 3 Fehlschläge. Maurice haut auch daneben, ja gut. Ja, Maurice hat am stärksten vergeigt, ne? Jupp. Ja, Maurice, du stößt deinen Spaten in den Dreck vor dir, schaufelst also da eine ganze Menge an Schlamm weg. Ja, dann blickt dich auf einmal eine Hand an, die aus dem Dreck herausragt. Großer Gott! Und ich springe ein Stück zurück. Was denn? Da, sieh doch. Und der hat's wenigstens hinter sich. Wieder einen hat's erwischt. Maurice macht eine Stabilitätsprobe. Ein extremer Erfolg. 3 von 50. Okay, na gut. Schon alles gesehen. Es ist ja dunkel. Wahrscheinlich, genau. Ihr stoßt also da auf die Leiche eines Kameraden, der wahrscheinlich bei dem Artilleriebeschuss dort verschüttet worden ist. Kennt ihn einer von euch? Anhand der Hand kann ich ihn jetzt noch nicht erkennen. Was machen wir denn jetzt mit dem armen Kerl? Müssen wir den da jetzt ausbuddeln? Wir graben ihn aus, Na, selbstverständlich. Ja, dann schauen wir, wer es war. Dann fange ich mal an, bedeutend vorsichtiger den Dreck beiseite zu räumen. Ich schaue mich mal um, ob irgendeiner der Führungsoffiziere oder Feldwebel in der Nähe ist. Wo denkst du hin? Bei dem Wetter? Klar, wenn man die Herren braucht, die Herrenoffiziere, ist keiner ums Eck. Kann man an der Hand ziehen und gucken, ob da noch ein Körper dran ist vom Gewicht her oder ob es nur ein Teil ist. Also, man kann mal ausprobieren, ja. Dann probiere ich das mal aus. Du ziehst, rupst und zupfst und auf einmal hast du, naja, bis zum Oberarm das Körperteil in der Hand. Ah! Großartig. Das hilft auch nichts, wenn du den jetzt auch noch auseinanderreißt. Ich hab den doch nicht auseinandergerissen, ich bin doch kein Metzger. Was soll das heißen? Ach, geht das wieder los? Also Baptiste macht da auch mal eine Stabilitätsprobe und hat auch einen regulären Erfolg, 55 von 60. Okay, das wird sich noch ändern. Dann lasst mal schauen, ob wir auch den Rest von ihm finden. Würde dann weitergraben, müssen wir sowieso. Ja, ich unterstütze ihn dabei, aber wie gesagt, bedeutend vorsichtiger. Ja, ich helfe auch weiter mit. Im Grunde genommen verläuft so der Rest der Nacht. Schaufeln, immer wieder mal ein Körperteil finden. Die schlammigen Wände des Grabens drohen immer wieder mal abzurutschen. Ihr müsst also da mit irgendwelchen Balken die Schrägen abstützen, damit das nicht immer weiter runterkommt. Es gilt, den Boden des Schützengrabens auszuschöpfen, das ganze Wasser, das sich da immer wieder gesammelt hat, rauszuholen, damit man da nicht noch weiter drin versumpft. Ihr friert mittlerweile, weil komplett durchnässt. Der Schlamm an den Händen und im Gesicht trägt auch nicht unbedingt dazu bei, dass man sich besser fühlt. Genauso stellt man sich die erste Nacht im Schützengraben nach dem Erholungsurlaub wieder vor. Ne? Hört's in dieser Scheißgegend eigentlich auch mal aufzuregnen? Boah, das scheint auch eine neue Waffe der Deutschen zu sein. Eins kann ich dir versichern, die versaufen genauso im Graben wie wir. Ja, wahrscheinlich. Ist euch aufgefallen, dass wir hier seit Stunden am Arbeiten sind und keiner von unseren Leuten ist hier? Scheint, sind wir die Einzigen, die hier vorne rumstolzieren. Wie aufs Stichwort kommt, weil ja jetzt auch langsam Tag einsetzt, die Dämmerung ist da, man kann wieder ein bisschen sehen. Einer von den Offizieren vorbei und begutachtet euer Nachtwerk. Was ist das für ein Offizier? Welchen Rang hat er? Nix Hohes. Das ist ein ganz normaler Unteroffizier. Ne? Herr Unteroffizier. Wir haben hier ein paar Kameraden geborgen und ich deute auf den Ersatzteilhaufen. Was sollen wir mit denen machen? Ja, was wohl? Werft ihn erstmal über den Graben, damit er hier raus ist. Können wir uns nicht drum kümmern. Ich flüster leise, das ist ja eine super Idee. Ja, ihr hält mal Kopf und Kragen für die Grande Nation hin und was passiert? Man wird einfach wie Abfall über den Grabenrand geworfen. Beschweren Sie sich etwa? Nein, wo auch? Können gerne rausgehen. Sammeln Sie die Kameraden alle ein. Tun sich keinen Zwang an. Warum sollte ich mich auch beschweren bei diesem Wellnessurlaub hier? Ja, jeder Tag ein neues Fest. Wie im Kurhotel. Jeden Tag Schlammpackung. Na, besser. Ich fange an, ich nehme mal den Arm und werfe ihn einfach über den Graben rein. Dabei zucke ich dann merklich zusammen. Ja, würde noch leicht resignieren und auch anfangen, die Teile mit oben rüber zu werfen. Ja, und wie aufs Stichwort, als die Sonne tatsächlich den Horizont übersteigt, es setzt auch mit einem gewaltigen Getöse das Artilleriefeuer wieder ein. Ihr hört also das Pfeifen der Granaten in der Luft, die weit hinter euren Festigungen einschlagen. Schießen unsere eigentlich zurück oder stecken wir nur ein? Hör, tue ich nix. Die schießen auch zurück. Es dauert nicht lange, bis das Echo quasi von der anderen Seite dann auch kommt und die Granaten auch in die andere Richtung fliegen. Ein ständiges, lautes Getöse. Die Einschläge kommen immer wieder mal näher, treffen also auch in das Niemandsland, da wo ihr in der Nacht den Stacheldrahtverschlag ausgebessert habt, geraten auch wieder einige Granaten rein und zerfetzen, was da in der Nacht neu aufgebaut worden ist. Schlamm spritzt immer wieder über euch herunter von beiden Seiten des Schützengrabens. Ab und zu sind die Einschläge so nah, dass ihr euch unter einer richtig dicken Schicht an Dreck, Schlamm und was weiß ich alles wiederfindet. Bienvenue, Maurice. Willkommen in der Hölle. Ja, die eine begräbt sie. Mit der passenden Hintergrundmusik. Ich kauere dabei übrigens die ganze Zeit am Boden und drück mir die Hände auf die Ohren. Ja. Genau, und machst wie die anderen alle Stabilitätsprobe. Weil mit jeder Explosion könnte euer zeitliches beendet sein. Was haben wir denn da? Okay. Der Einzige, der es geschafft hat, ist Maurice, wenn ich das richtig sehe. Ne? Alle anderen haben es vergeigt und ziehen sich ein B4 mal ab. Baptiste verliert 2, François auch 2 und Percival auch 2. Alle Schön einheitlich. Siehst du, Maurice? Die eine Granate begräbt sie, die andere holt sie wieder raus. Ach, hört auf zu reden. Das ist ja... Ich will zurück. In meinem Flugzeug war ich wenigstens sicher. Flugzeug? Ja, Mann, ich bin Pilot. Na, warum bist du jetzt denn hier bei den Maulwürfen gelandet? Das ist eine längere Geschichte. Ja, ich hab grad nichts anderes vor. Ach, ich hab einen dummen Fehler gemacht, wie sich gerade herausstellt. Ach, ich hab meinen Vorgesetzten mal die Meinung gesagt. Eindeutiger. Na, sag schon, was du gesagt hast. Ja, raus damit. Ich habe ihn einen haarlosen Pferdearsch genannt und dann habe ich ihm noch eine verpasst. Das war der teuerste Schlag der Welt, oder? Ja, könnte mich jetzt irgendwie das Leben kosten. In dem Moment fand ich es passend. Tja. Dann bist du hier vorne genau richtig. Wenn du hier deinen Vorgesetzten schlägst, bist du der Erste, der beim Pfeifen rausrennt. Die Lektion habe ich gelernt. Und jetzt muss ich hier auch noch 4 Wochen aushalten. Hier solltest du dich schon ein wenig mehr bedeckt halten. Und an den Rest wirst du dich schon gewöhnen. Wie soll das gehen? Praxis und Resignation. Und die hervorragende Verpflegung der französischen Armee. Und ich spuck auf den Boden. Zum Beispiel verwässerter Rotwein. Wenn überhaupt. Den Quergang entlang schleicht ein anderer Soldat. Er blickt euch, wie ihr da im Gefechtsfeuer so einigermaßen versucht, euer Gespräch zu führen und zischt euch zu. Seht zu, dass er ein bisschen Schlaf kriegt. Man munkelt, dass heute Nacht wieder ein Angriff bevorsteht. Schlaf bei dem Lärm? Wie soll man da schlafen? Ich sag ja, du wirst es lernen. Na, hör mal genau hin. Der Takt ist wie Schlafkindchen Schlaf. Mann, Passival, das geht nicht. Viel wässriger Rotwein, dann geht das. Nein. Nun komm schon. Kann dich auch K.O. schlagen, wenn's dir hilft. Vielleicht komme ich da nochmal drauf zurück. Ihr wollt jetzt echt schlafen? Ich setz mich irgendwie in Position auf meine Hacken, klapp meinen Kragen hoch und versuch so gegen die Wand gelehnt tatsächlich zu schlafen. Und wenn die Deutschen jetzt kommen? Das kriegst du mit. Dann knattern zuerst die Maschinengewehre. Die Maschinengewehre knattern, es pfeift und dann ist wildes Geschrei. Das kriegst du mit. Ihr macht mir ja Mut. Wer hat seinem Vorgesetzten eine reingeschlagen? Ja, ja. Du könntest jetzt gemütlich alle von oben herabblicken, wie der liebe Gott. Naja, auch schon Flugzeuge sind vom Himmel geholt worden. Mehr als genug. Und nun los, lehn dich an die Wand, versuch zu schlafen. Ich versuch's dann den anderen nachzumachen, mich dann also da so hinzuhocken, Kragen hoch und werd natürlich wach bleiben. Ich wollte gerade sagen, macht mal eine Probe auf Mana. Wer da mindestens einen schwierigen Erfolg macht, okay, das hat keiner. Percival und Maurice, nee, nur Percival hat einen regulären Erfolg. Das heißt, der nickt immerhin oft genug ein und kommt in so einen ja leichten Schlaf, der immer wieder bei etwas genaueren oder näheren Einschlägen der Artillerie dazu führt, dass du halt wieder aufwachst, während die anderen bestenfalls irgendwann mal im Verlauf des Tages in Sekundenschlaf einnicken, aber nicht wirklich ja erholt irgendwie davon kommen. Gegen Mittag gibt es so ein bisschen Verpflegung, das heißt, da kommt 2 Mann vorbei und bringen irgendwie kleine Stücke Brot vorbei, die ihr zu euch nehmen könnt. Aber das ist auch schon alle Ablenkung, die es für den Tag gibt. Der Nachmittag ist dann wieder genau das Gleiche. Weiterhin Artilleriebeschuss. Der Versuch, ein bisschen Schlaf zu finden, ja, macht mal eine Gruppenglücksprobe. Das heißt, Dinge mit dem niedrigsten Glückswert würfelt. Ich habe 65. Ich hätte 55 im Angebot. 50. 45. Na dann, 45 zählt. Und das ist mit 99 sogar ein Patzer. Na toll, genau. Ein hohes Pfeifen und ein Artilleriegeschoss schlägt unmittelbar in eurer Nähe ein. Nicht in den Graben, aber so dicht davor, dass er die gesamte Wand zum Niemandsland hin abreißt. Es bricht zusammen und begräbt Percival partiell unter sich. Schlammmassen, Wasser flutet den Graben. Diese deutschen Drecksäcke. Percival, komm, ich helfe dir. Hol den raus. Los hier, gib mir deinen Arm. Ich versuche mit der Hand ein bisschen ihn auszugraben. Hand und Schaufel. Verdammt. Willst du den Dreck ausspucken? Puh, das war knapp. Herrgott nochmal, das war wirklich knapp. Da sind wir ja nochmal knapp in den ganzen von der Schippe gesprungen, oder? Würde mich dann so relativ zittrig auf den Beinen versuchen aufzuraffen. Maschinengewehr knattert von der anderen Seite. Ich ziehe Parzival damit in Deckung. Ja, genau, denn die Bresche hat direkt freies Schussfeld ergeben in euren Graben. Die Kugeln schlagen direkt gegenüber in der anderen Wand ein. Die Stelle, die jetzt eingebrochen ist, bietet überhaupt keinerlei Deckung mehr. Lass uns ein Stück zurück. Nee, ich würde zurückschießen. Ja, dann verborgen bleiben. Verborgenes erkennen. Verborgen bleiben, das ist ein schwieriger Erfolg. Das funktioniert schon mal. Nein, sehen tue ich nichts. Sehen tust du nichts, heißt so viel wie, du siehst kein Ziel. Du kannst natürlich blind schießen, aber nee. So billig ist die Munition jetzt auch nicht zu haben. Gib das wieder einen Anschiss. Und, siehst du ihn? Nein. Dann komm wieder runter. Halt deinen Kopf nicht so lange über dem Graben. Ach, welcher Superstratege hat eigentlich hier den Graben raus? Die sitzen von oben. Da geht's der Berg rauf. Ich kann's dir nicht sagen. Frag gerne mal beim Kommandant nach. Das war wahrscheinlich wieder so ein Ordensträger aus Paris. Schön am Reißbrett geplant. Ja, der ist mit seinem Sandkasten auf dem Schreibtisch. Was ist da dran so schlimm, dass das hier niedriger ist als da drüben? Ja, die können von oben runterschießen. Und wenn wir heute Nacht rauf müssen, dann können wir diese Rutschbahn, diese Matschbahn, den Berg rauf. Aber das wirst du auch noch lernen. Aber gibt uns der Berg dann nicht Deckung? Nicht, wenn die am erhöhten Posten sitzen. Oh, und heute Nacht dürfen wir den ganzen Kram wieder aufschippen. Ich glaube, heute Nacht dürfen wir erstmal rüber zu den Deutschen und schauen, ob wie gemütlich die haben. Klingt auch nicht viel besser. Mir zittern immer noch die Knie. Das hat mich echt aus dem Schlaf gerissen. Ach. Geht's dir denn besser? Hast du dir irgendwas getan? Es geht schon, aber komischerweise sieht alles ganz gut aus. Oder fehlt mir irgendwas? Nee, hast Schwein gehabt. Arme Beine sind noch dran. Puh. François, hast du noch eine von deinen Zigaretten da? Jetzt ist ja hell. Da können wir doch rauchen, oder nicht? Klar. Ich reiche meine Schachtel Zigaretten rum. Aber Soldat Dubois, wie sieht deine Uniform aus? Sie ist ganz matschig. Und ich grinsen an durch mein dreckiges Gesicht. Die schöne blaue Farbe ist gar nicht mehr zu erkennen. Ah, passt zu euren Gesichtern. Und jetzt gibt es Zigarette. Tatsächlich wie ein Wunder am späten Nachmittag rührt Regen auf. Auch der Artilleriebeschuss kommt ins Stocken. Hört ihr das, Jungs? Haben die keine Lust mehr oder was ist los? Feierabend. Nee, checkt mal eure Gewehre. Ich glaube, gleich geht's los. Hatte ich das jetzt richtig verstanden? Also die Gegenseite hat aufgehört zu schießen oder die Franzosen haben aufgehört zu schießen? Mehr oder weniger beide. Aha. Nachladepause. Die brauchen den ganzen Tag über keine Pause und jetzt hören sie auf? Vielleicht sind sie bei der Essensausgabe. Aber Baptiste hat recht. Wenn sie wirklich demnächst losgehen soll, prüft alle nochmal eure Gewehre. Wir haben sie ja nur den halben Tag durch den Dreck gezogen. Gute französische Wertarbeit. Das klappt schon. Mhm. Darauf verlässt du dich jetzt? Viel Glück. Also ich würde mein Gewehr einmal checken und dann Bajonett aufpflanzen. Ja, das mach ich natürlich auch. Yep, ebenso. Und gerade bei mir, mein Gewehr müsste ja durch die Detonation wahrscheinlich wirklich voller Dreck sein. Ich würde nochmal versuchen, den Lauf so gut es geht zu reinigen. Also hockt ihr im Graben gebannt, ob dieses Aussitzen der Artillerie dazu führt, dass jetzt ein Angriff gestartet wird, von welcher Seite auch immer. Aber tatsächlich passiert nichts. Nur die Sonne senkt sich deutlich dem Horizont wieder zu und die Dämmerung setzt ein und es wird langsam wieder Nacht. Das haben wir eine 50-50-Chance. Entweder schaufeln wir heute Nacht wieder oder wir rennen wie die Hasen übers Feld. Da wäre ich eher für schaufeln. Ja, sei froh, dass Baptist nicht deinen Arm aus dem Dreck reißen kann. Wohl wahr. Da ihr den ganzen Tag über mehr oder weniger keinen Schlaf gefunden habt, wären folgende körperlichen, konstitutionsorientierten Proben mit einem Strafwürfel zu versehen. Der Einzige, der ein bisschen Schlaf gefunden hat, ist Percival, ne? Genau. Okay, dem erlasse ich den Strafwürfel. Wenn's jetzt losgeht, den Berg komme ich nie hoch dahin. Wir ziehen dich schon rauf. Wo denkst du denn? Ich bin hundemüde. Hören wir denn irgendwas? Oder ist es wirklich Totenstille? Es ist Totenstille, ne? Es ist schon unheimlich still. Vielleicht ist der Krieg ja vorbei. Ja, könnte fast romantisch sein. Genau, da hat der Hunde sich ergeben. Da würde doch jemand jubeln. Der Brigadier kommt irgendwann wieder rum und mault euch direkt wieder an. Mann, seht zu, dass er eine Mütze Schlaf kriegt. Was hockt er denn hier rum? Reicht doch, wenn einer Wache schiebt. Er hat recht. Jawohl. Ich finde jetzt eh keinen Schlaf. Jawohl. Versucht mal euer Glück. Ich bleib wach. Ich versuche nochmal zu schlafen. Ja. Ebenso. Ich würde nochmal einen großen Schluck aus der Feldflasche nehmen. Und spätestens ab Mitternacht wird hier wieder gegraben. Wie sieht denn das hier aus? Entschuldigung. Irgendwelche Verluste? Zum Glück nicht. Dieses Mal nicht. Bessert das aus, Hotnacht. Jawohl. Jawohl. Wie sieht's in den anderen Gräben aus? Nicht wirklich viel besser. Seid auf der Hut. Es würde mich nicht wundern, wenn die Deutschen heute Nacht einen Angriff starten. Zu Befehl, danke für die Info. Damit macht er sich auch wieder duckenderweise auf dem Weg durch den Graben zu den anderen Posten und die Nacht setzt ein. Castlefall schiebt Wache, habe ich das richtig verstanden? Versuche Augen und Ohren offen zu halten. Macht mal eine Probe, also außer Percival eine Probe auf Horchen. Okay, überall ein Fehlschlag, ihr schlaft also wie ein Engel. Na gut. Murmeltiere. Wir klingeln noch die Ohren von dem Granatentreffer. Das zudem, genau. Nee, aber ihr seid so erschöpft gewesen, jetzt ist endlich die Nacht eingebrochen, es ist still, es wird nicht mehr geschossen, es explodieren keine Granaten mehr. Von daher die beste Möglichkeit, wirklich jetzt ein paar Stunden Schlaf zu finden. Nur Percival, du hörst aus Richtung des Niemandslands einen sehr langgezogenen, klagenden Laut. Und der lässt dir nicht nur so ein bisschen Schauer über den Rücken laufen, sondern zugleich vermerkst du auch, dass es mittlerweile richtig frisch geworden ist. Also der Herbst ist so weit, dass es bald in den Winter wohl übergehen wird. Die Luft ist kühl und ein Nebel scheint sich sogar über das Gebiet zu legen. Wie kalt ist es denn genau? Ist es schon so, dass ich anfange zu zittern? Ja, so durchnässt, wie du bist, definitiv. Höre ich den Laut immer noch oder war das nur kurz? Das war schon etwas länger, aber der ist dann irgendwann auch wieder weg. Also jetzt hörst du ihn nicht mehr. Nee, dann würde ich weiter Augen und Ohren offen halten, würde jetzt aber noch nicht oben rüber gucken und auch die anderen drei noch nicht aufwecken, sofern es noch nicht so kalt ist, dass ich denke, sie erfrieren. Geht sowieso auf Mitternacht zu, von daher wäre ein Aufwecken für die anstehenden Arbeiten auch nicht verkehrt. Achso, okay. Dann trete ich François leicht in die Seite. Hey, hallo, aufwachen. Merit, was ist los? Weg die anderen, die Zeit ist wohl gekommen. Boah, ganz schön kalt. Oh, meinst du, wir sind an Weihnachten zu Hause? Ich will es hoffen. Sag mal, bilde ich mir das nur ein oder siehst du diesen Nebel hier auch? Ja, aber es ist Herbst. Ja. So bei uns in der Auvergne ist das normal, dass es abends neblig wird. Ich würde mal Maurice schütteln. Was los? Auf, junger Maulwurf, wir müssen wieder graben. Ach, verflucht seist du. Hör auf, mich zu verfluchen. Na, du hast mich doch geweckt. Ja, und? Nun weck Baptiste auf. Hey, Baptiste. Ich klopfe ihm aber, hau ihm einmal so auf die Schulter. Mach auf. Geht's los, oder? Nein. Ja, graben. Ja. Aber was ist das hier so verflucht kalt? Nichts mehr für meine alten Knochen. Vor ein paar Minuten ist dieser ganze Nebel hier raufgezogen. Dazu gab es einen sehr komischen Schrei. Fragt mich nicht. Es klang eher wie ein Wimmern. Ist aber wieder weg. Was für ein Nebel? Naja, schau dich um. Das ist eine alte Scheiße mit dem Nebel. Sieht man die Deutschen nicht mehr, wenn sie kommen. Musst du aufpassen, dass du nicht von deinen eigenen Leuten erschossen wirst. Aber wir hatten keinen Granateneinschlag. Nicht, dass das Gas ist, oder? Ich pull schon mal an meiner Gasmaske. Es war gar nichts. Es war alles ruhig. Gas ist die schlimmste aller Waffen. Pass auf, ich fange an zu schaufeln. Vielleicht wird's mir dann warm. Tu dir keinen Zwang an. In dem Moment biegt auch ein Offizier um die Ecke. Er hat eine Gasmaske auf. Er blickt euch und stürmt direkt auf euch zu. Sind Sie wahnsinnig? Brüllt er unter der Gasmaske durch. Setzen Sie verdammt nochmal die Gasmasken auf! Ich wäre völlig verwirrt, aber es gab doch gar keine Detonation. Ich würde dann aber schon anfangen, nach der Maske zu greifen. Ja, ich lasse meinen Spaten fallen und setze auch meine Maske an. Ja, hier auch. Etwas unbeholfen. Ich denke, das Gas wird mit Granaten verschossen. Nein, Mann! Die leiten das auch einfach so, wenn der Wind günstig steht, den Reimabhang runter. Aus Schläuchen und Fässern. Da hören sie nichts. Mann, sie können von Glück sagen, dass sie doch hier auf zwei Beinen stehen. Ich wende mich an Maurice zu. Siehst du, strategische Scheißposition, die wir da haben. Aber ich fühle gar keinen Wind. Und für aus Fässern reingelassen fühlt sich das doch alles ganz schön kalt an. Naja, sicher ist sicher, ne? Also ich setze mir meine Gasmaske auf und schnapp mir einen Spaten und... Haben wir eigentlich was gerochen? Oder hat es eher nach feuchter Luft gerochen? Eher feuchte Luft, was aber nichts heißt. Macht eine Stabilitätsprobe mal. Vergeigt heißt ein W4 Abzug. Das heißt, Maurice, dessen erste Begegnung das ist mit gasartigen Substanzen. François ebenfalls, ne? Die anderen beiden haben Glück gehabt. Okay, Maurice verliert 4, François 1 Stabilitätspunkt. Aber Pass, aber das ist doch nicht wirklich Giftgas, oder? Bin mir nicht sicher, sonst hätte ich auch anders reagiert. Pff, so habe ich das bisher noch nicht gesehen. Aber sicher ist sicher, wie Baptist schon sagt. Ich habe immer gedacht, es kratzt im Hals, das Gas. Ich habe ebenfalls gar nichts gespürt. Nach guten Dreiviertelstunde lichtet sich der Nebel wieder. Am Himmel sind die Sterne langsam wieder zu erkennen. Nun ist der Nebel weg. Meint ihr, wir können die Masken wieder abnehmen? Ich nehme meine nicht ab. Wenn die das heute Nacht wieder machen, das sehen wir ja gar nicht. Ein Melder läuft den Graben ab und zischt überall zu. Auf Posten, auf Posten! Was ist denn? Bereitet euch auf einen Angriff der Deutschen vor. Wenn das Gas weg ist, dann kommen sie ja normalerweise. Gut. Pass. Nimm deine Waffe in die Hand. Bajonett aufgepflanzt, Waffe in die Hand. Schießen, stechen. Nachladen, nicht vergessen. Ja, der ist moderner, er kann ja zweimal länger öfter schießen wie ihr. Ja, aber bedenke, trotzdem ist nach 5 Schuss Schluss. Ich versuch's mir zu merken. Du schaffst das schon. Wir sind ja auch noch da. So lehnt ihr euch an den Grabenrand. Ja, und harren der Dinge, die da kommen. Genau, das Gewehr geklammert, harrt der Dinge, die da kommen. Oder die da nicht kommen. Denn so vergehen 15 Minuten, 30 Minuten, eine Stunde, 2 Stunden, kein Angriff. Lasst mich mal über den Graben schauen, gebt mir mal Deckung. Das dauert mir ja alles irgendwie zu lange. Wer weiß, was die da vorbereiten. Vielleicht kann ich irgendwas erkennen. Ich versuche ihm dann Deckung zu geben. Du kennst die Kombination, verborgen bleiben. Ich nehme 3 Glückspunkte. Ja gut, okay. 23 von 20, 3 Glückspunkte, dann passt es. Dann verborgenes Erkennen. Das passt. 38 von 55. Das passt. Ah, schau mal einer an. Ein paar Wolken geben so den Mond frei. Der beleuchtet jetzt das Niemandsland einigermaßen. Auch dort hat sich der Nebel oder das Gas oder was auch immer das war, verzogen. Du siehst, dass ein Großteil des Stacheldrahts wieder zerlegt ist vom Artilleriebeschuss des Tages. Aber es ist keine Bewegung auf dem Feld zu erkennen. Auch drüben, so 100 Meter weiter, wo die Gräben der Deutschen sind, oben auf dem Hang, kannst du nicht wirklich etwas ausmachen. Würde dann wieder runterkraxeln. Es ist nichts zu sehen, aber so gar nichts. Das Einzige, was ich wirklich herausgefunden habe, ist, dass natürlich der Zaun wieder kaputt ist. Das ist aber schade. Ich glaube, wir warten aber, bis wir den Befehl kriegen, das zu reparieren, oder? Keine Eigeninitiative. Außerdem ist da draußen viel zu hell. Also ich habe nicht gesehen, dass der Zaun kaputt ist. Welcher Zaun? Ich sehe schon, Maurice, du lernst schnell. Aber nichtsdestotrotz, weder Schüsse noch Laufende noch Köpfe, ich habe nichts gesehen. Verdächtig still. Vielleicht sind sie ja Opfer ihres eigenen Gases geworden, hat einer was daneben geleert, als er es durchs Rohr leiten wollte. Meinst du, es gab Gegenwind? Ja, möglich. Ich glaube nicht, dass die uns diesen Gefallen tun. Es ist schon verdächtig lang, verdächtig still. Vielleicht haben wir ja Glück und sie greifen gar nicht an. Oder der Kaiser ist gestorben. Meinst du, er hat sich überfressen? Möglich. Eine Sauerkrautvergiftung oder so. Ich sag doch, vielleicht ist der Krieg auch schon wieder vorbei. Ja, dann wird's Zeit, dass uns das mal einer zuträgt. Fühlt ihr euch nicht informiert genug? Brüllt euch ein Sergeant an, der gerade um die Ecke kommt. Nein, Marsha, aber wir haben uns gefragt, warum es so still ist. Es ist ungewöhnlich still. Vor allem, wenn wir ja mit dem Angriff der Deutschen rechnen. Ja, wenn wir das wüssten. Aber da bringst du mich gleich auf das Thema. Ich brauche 4 Freiwillige. Und da dachte ich, da der Graben hier sowieso nicht wirklich so aussieht, als würde er noch irgendwie nutzen, nehme ich doch glatt mal sie. Was für ein Glück. Ist wie Weihnachten. Was haben Sie gesagt? Wir stehen zur Verfügung. Ja, gut so. Wir haben keine Meldung mehr von unserem Horchposten. Der Kontakt ist verloren. Möglicherweise ist durch einen Artillerieeinschlag die Leitung zerstört worden oder so. Also ziehen Sie los und beheben Sie den Schaden. Jawohl. Weiß jemand, wo der Horchposten ist? Mich musst du nicht fragen, ich bin ja neu hier. Ich würde sagen, wir gehen einfach der Leitung entlang. Und wenn sie kaputt ist, knoten wir sie zusammen. Aha, wie den Stacheldraht, alles klar. Ja. Ich glaube, so ganz einfach ist das nicht, aber wir sollten wenigstens ein bisschen Werkzeug mitnehmen. Holen sich aus dem Depot Ersatzdraht und die Zangen dafür. Jetzt machen sie hin. Jawohl. Jawohl. Auf geht's. Ihr wart doch im Depot, wo geht's denn lang? Na, hier drüben. Zweimal rechts, einmal links. Also. Okay, ihr holt euch im Depot eine kleine Rolle Ersatzdraht, das Werkzeug dazu und schleicht dem sumpfigen Graben entlang bis zu einem Einstich, der genau in Richtung der Gräben der Deutschen halt zeigt. Der Abschnitt ist gut gesichert, da ist also ein größeres Areal vor, wo auch mit Sandsäcken ein Geschütz noch gesichert worden ist. Und die Besatzung dort winkt euch direkt da rein und sagt, na dann, Jungs, viel Glück. Vielen Dank. Dankeschön. Sollen wir euch Schweinebraten von den Deutschen mitbringen? Haltet lieber die Klappe, nicht, dass euch noch jemand hört. Da seid ihr verdammt nah am Bereich der Deutschen. Ist ja nicht umsonst der Horchposten. Und wenn wir die hören können, hören die uns da auch. Wieder ein Motivationskünstler. Na dann, lasst uns leise. Ach, und wenn er zurückkommt, ja? Vergesst nicht das Codewort. Sonst schießen wir auf alles, was sich hier aus dem Gang raus bewegt. Verrätst du uns auch das Codewort? Grenoble. Grenoble. Wee, wee. Also kommt, Kameraden. Ja, aber leise. Auf halber Höhe im Graben ist links von euch das Kabel zu sehen. Ein sehr, sehr dünnes Telefonkabel, verdrillt, das halt locker in Schlaufen halt da hängt und euch den Weg also auch nach vorne lotst. Es gibt keinerlei Abzweigungen mehr von diesem Graben. Es geht immer nur weiter geradeaus. Manchmal eine Biegung nach rechts, dann aber wieder eine Biegung nach links, um halt nicht einen geraden Schusskanal zu ermöglichen. Man kann also nie weiter als 15 Meter vorwärts schauen. Und der Graben reicht richtig weit in das Niemandsland rein. Es ist auch recht tief gegraben worden. Und ihr spürt den Puls und meint auch manchmal schon, die Deutschen förmlich atmen zu hören. So weit kommt ihr da vorne. Wahrscheinlich ist es nur noch eine Armeslänge, bis man die Sandsäcke an den Gräben der Deutschen halt fühlen könnte. Und dann weitet sich dieser Graben auch ein klein bisschen und ihr seid am Horchposten angekommen. Von dort aus führt kein Weg mehr weiter. Ich dachte schon, wir würden niemals ankommen. Ist der Horchposten leer? Nein, der ist nicht leer. Am Boden liegen drei Soldaten. Wie sind sie zu Tode gekommen? Granate, Maschinengewehr oder Giftgas? Schaust du sie also genauer an? Ja. Die drei haben alle ein Loch im Kopf. François, sind das Einschüsse? Sind es Einschüsse? Muss ich irgendwas würfeln, um das festzustellen? Du kannst wie die anderen auch eine Stabilitätsprobe machen, weil das sieht nicht aus wie Einschusslöcher. Dafür sind die Löcher zu sauber, ganz exakt wie gestanzt. Keinerlei Blut drumherum, geschweige denn irgendwelche Austrittswunden auf der anderen Seite. Das sieht mir nicht aus wie Einschusslöcher. Ja, was soll das denn sonst sein? Die Frage ist erstmal noch, wie sind sie durch... Das muss doch durch Deutschen passiert sein. Wie sind die denn hier reingekommen? Vor allem, es ist kein Blut dran. Also, ich habe das Gefühl, die waren schon tot. Baptist zieht sich ein wie vier Stabilitätspunkte ab. Die anderen haben ja alle einen schwierigen Erfolg hingelegt. Ja, ein Stabilitätspunkt. Okay. Ich kann's bei mir behalten. Aber irgendwie sieht das nicht aus, als wären die lebendig, die Löcher von... Solange sie noch gelebt haben, würden wir Blut sehen. Da scheint ja gar nichts zu sein. Ich würde mal einen Kopf nehmen und drehen, ob das Loch durchgehend ist. Nein, es ist nur an der linken Seite kleiner Öffnung, kleines Loch. Zumindest soweit du das im Mondschein alles gutachten kannst. Ich würde den Raum noch ein wenig untersuchen. Fällt mir da noch irgendwas auf? Krabbelt da irgendwas rum in der Ecke? Ein kleiner Wurm? Zwei, drei Ratten. Ah, blöden Dreckspiester. Aber die waren's wohl nicht. Ich würde mal das Telefon dann suchen oder diesen Hörer. Ja. Und gucken, ob die Verbindung steht und nur keine Verbindung da war, weil die drei tot sind. Die Verbindung steht. Okay. Also du drehst also an diesem Feld, an der Kurbel von dem Feldtelefon, wartest einen Moment und dann wird auf der Gegenseite auch schon abgenommen und ein leises Oui. Ja. Ja. Die drei Kameraden hier vorne sind tot. Wie tot? Tot. Die haben daumendickes Loch im Kopf. Kommen Sie zurück und machen Sie Meldung. Sollen wir die mitbringen? Frag mal, ob wir die Toten mitbringen sollen. Oh, maximal ein, wir schleppen hier doch keine drei raus. Sollen wir einen von den toten Kameraden mitbringen zum Untersuchen? Das sieht nicht nach Einschusslöchern aus. Und wenn, waren sie vorher schon tot? Wenn Sie das lautlos schaffen, obwohl, tot ist tot. Lassen Sie da liegen. Kommen Sie zurück. Ich leg dann auf. Also, zu Befehl. Wir sollen uns von hier verziehen, Jungs. Und die drei sollen wir liegen lassen. Liegen lassen? Und was ist mit der Neubesetzung des Horchpostens? Soll die dann auf den Toten sitzen? Keine Ahnung, aber willst du drei Leichen hier durch den Gang schleppen? Willst du den Befehl in Frage stellen? Auf, wir ziehen uns zurück. Ah, ja, ihr habt ja recht. Na, dann kommt. Verbindung steht. Unser Job ist getan. Auf. Ihr schleicht zurück. Wie erfolgreich schleicht ihr? Verborgen bleiben. Mhm. Voll erfolgreich. Auch. Ja, aber Percival aber knapp. Ist nicht ganz so erfolgreich, ne? Mensch, Percival, geht's noch lauter? Sollen wir Trompeten blasen? Du hättest ja mal sagen können, dass hier so ein Stein in der Mitte liegt. Du bist auch nicht seit gestern hier. Psst. Ich versuch mal zu horchen, ob wir gehört worden sind mit meinen Taubohren. Ja. Oh. Du neuer Horchposten. Mhm. Ja, nee, bloß nicht. Sag das geil. 2 von 20. Ja, extremer Erfolg. Du hörst das Rascheln der Ratten aus dem Horchposten, aber ansonsten ist es mucksmäuschenstill. Man scheint nochmal Schwein gehabt zu haben. Der hat uns nicht gehört. Los, weiter. Ihr kommt am Ende oder nähert euch dem Ende des Gangs. Ja, ich würde dann so rauslugen, aber... Grenoble! Na, ihr habt Nerven. Kommt raus. Wie viel seid ihr? 4. Habt ihr euch eingekackt oder was? Das sind natürlich die 4, die reingegangen sind. Los, Marsch. Der Kamerad hier hat einen recht nervösen Zeigefinger. Noch eine Sekunde länger und wir hätten euch über den Jordan geschickt. Das nächste Mal rufen wir das Passwort schon aus dem Horchposten. Also, wenigstens rausgucken müsst ihr mich ja wohl lassen. Meine Güte. Habt ihr alles gefixt? Verbindung steht. Aber deine 3 Kumpels sind tot da vorne. Was? Denen wurde das Hirn angebohrt. Verflucht. Hast du das gehört? Ihr seid sicher, da vorne ist keiner mehr, ja? Nein, wir müssen doch sagen. Na doch, 3 Leichen. Und ein funktionierendes Feldtelefon. Gerard, was jetzt rauskommt. Ja, ich habe schon verstanden. Alles, was hier rauskommt, kriegt eine Kugel. Oder 2. Verdammt. Los, seht zu, dass er wegkommt hier. Ja. Würde dann Bericht vorschlagen, wir gehen Richtung Kommandostand. Bericht erstatten. Meldung machen, ja. Und die Meldung würde ich dann ganz gerne in 2 Wochen ausspielen. Jawohl. Insofern, okay. Merkt euch das. Dauert eine Weile, bis ihr am Stand des Gefechtskommandanten seid. Und dann danke ich fürs Mitspielen soweit. Vielen Dank fürs Leiten. Vielen Dank fürs Leiten. Vielen Dank dafür. Und bis zum nächsten Mal dann. Oui, oui. Es gibt einen Anschiss, wenn wir so spät Meldung machen. Und tschüss. Au revoir. Ciao. Tschüss, tschüss. Cthulhu bzw. Call of Cthulhu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixler.org. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und steht dann auf einmal vor einem Unterstand mit einigen Stoffbahnen verhangen, der Kommandoposten des hiesigen Bataillonsleiters. Ja, ich würde dann natürlich aufstehen und sofort salutieren. Ebenso. Sehen wir ihn denn schon oder ist er noch drin? Er ist noch drin. Ja, dann salutiere ich noch nicht. Ach so, ich denke, wir sind noch nicht drin. Nein, dann ist noch verhangen alles im Stofftuch. Ist der Glückswert bei François eigentlich richtig? Nicht. Das muss ich noch mal nee. Mal 5 nehmen, oder? Ja, okay. Ja, ich dachte 13 klang mir so ein bisschen. Ja. Schon viel ausgeben müssen. Ist nicht ganz so ein Vielfaches ja, vom 5. Jetzt habe ich aber dafür bei meinen Trefferpunkte das 65 eingetragen. Was ja äußerst ja, praktisch lieber wäre. Weniger Glück und mehr Trefferpunkte. Okay. Schicken ihn einfach dann nach vorne. Aber dann hätte ich es geschafft. Ja. Genau. Kann man auf das Maschinengewehr schießen? Ohne Gefahr? Ohne Gefahr? Aus einigermaßen Deckung. Wir spielen hier nicht My Little Pony. Hm? Freundschaft. Dies war eine Jägers.net-Produktion aus dem Jahre 2018.